Es ist 14 Uhr. Radio Neandertal. Die Nachrichten. Mit Klaas Büker. Guten Tag. Unterrichtsausfall soll genau erfasst werden. Bundeswehr soll neu ausgerichtet werden. Und das Wetter viel Sonne bis 20 Grad. Der Unterrichtsausfall an den Schulen in NRW soll nach den Sommerferien digital erfasst werden. Das hat Ministerpräsident Laschet angekündigt. Die Landesregierung arbeitet demnach an einem System, um alle nötigen Daten zu erheben. Mehr dazu aus Düsseldorf von José Nasiandi. Wie viel Unterricht fällt wirklich aus? Diese Frage hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Streit gesorgt. Die alte rot-grüne Landesregierung hatte die Ausfälle nur stichprobenartig festgehalten. Nach dieser Methode fallen im Moment 1,7% des Unterrichts aus. An dieser Zahl zweifeln aber viele Eltern und auch viele Lehrer. Die neue schwarz-gelbe Landesregierung hatte das vor einem Jahr zum Wahlkampfthema gemacht und versprochen, wir sorgen dafür, dass der Ausfall genauer erfasst wird. Über die Details will in den kommenden Wochen Schulministerin Gebauer informieren. In diesem Jahr wird es keinen Literatur-Nobelpreis geben. Das hat die Schwedische Akademie in Stockholm entschieden. Sie reagiert damit unter anderem auf Belästigungsvorwürfe. Der Mann eines Jurymitglieds soll 18 Frauen sexuell belästigt haben. Im nächsten Jahr könnte es daher zwei Literatur-Nobelpreise geben. Die Bundeswehr soll sich in Zukunft mehr darauf konzentrieren, das eigene Land zu verteidigen. Das hat das Verteidigungsministerium bestätigt. Dort werde gerade an einem Grundsatzpapier gearbeitet, das im Frühsommer veröffentlicht werden soll. Jörg Ratsch berichtet aus Berlin. Die Ukraine-Krise vor der Tür, Cyberangriffe, viele Brandherde in der Welt. Die Lage hat sich geändert und deswegen soll die Bundeswehr wieder fitter gemacht werden für die Landesverteidigung und sich nicht mehr nur mit Auslandseinsätzen beschäftigen. Wie genau sich das die Verteidigungsministerin vorstellt, also wo Truppen wieder aufgebaut und wo in Bewaffnung und Material investiert wird, das will sie erst im Laufe des Jahres bekannt geben. Eine Trendwende soll es auf jeden Fall geben, nachdem die Bundeswehr seit der Wiedervereinigung immer weiter geschrumpft wurde. Palästinenser Präsident Abbas hat sich für seine jüngsten Äußerungen über Juden entschuldigt. Er verurteile den Holocaust und Antisemitismus in all seinen Formen, sagte er. Abbas hatte Montagabend in einer Rede behauptet, der Holocaust und die jahrhundertelange Judenfeindlichkeit habe mit den Beziehungen der Juden zum Bankenwesen zu tun. Ab sofort gibt es bei der Post eine 70-Cent-Briefmarke von Karl Marx. Anlass ist der 200. Geburtstag des Kapitalismus-Kritikers morgen. Marx gilt als geistiger Vater des Kommunismus. Zu Beginn der Industrialisierung hatte er unter anderem die Ausbeutung der Arbeiter angeprangert. In seiner Heimatstadt Trier wird morgen eine Marx-Statue enthüllt. Sie ist ein Geschenk aus dem kommunistischen China. Und das waren die Nachrichten mit Klaas Büker. Das Wetter. Die Sonne hat Platz und wird kaum von Wolken gestört, dazu 17 bis 22 Grad. Morgen und am Sonntag scheint die Sonne noch häufiger, es wird sommerlich warm. NRW Verkehr. Hier dauert es mindestens 9 Minuten länger. A1 Münster-Osnabrück zwischen Münster-Nord und Greven, 5 Kilometer plus 16 Minuten. A2 Dortmund-Hannover zwischen Dortmund-Nordost und Kamen-Bergkamen, 3 Kilometer, dauert 9 Minuten länger. Und weiter zwischen Kamener Kreuz und Hamm-Üntrop, 4 Kilometer, kostet 9 Minuten. A3 Köln-Oberhausen zwischen Duisburg-Wedau und Oberhausen-Lierich 3 Kilometer plus 9 Minuten. A4 Köln-Olpe zwischen Köln-Meerheim und Refrath 1 Kilometer, Zeitverlust 9 Minuten. A43 Wuppertal-Recklinghausen zwischen Bochum-Lehr und Riemke 4 Kilometer plus 10 Minuten. Und die A45 Gießen-Dortmund zwischen Lüdenscheid-Nord und Schwerte-Ärgste 5 Kilometer plus eine Viertelstunde. Radio Neandertal am Nachmittag. Tag am Freitag, kurz vor so einem sonnigen Wochenende, habe ich was echt Lebensbejahendes für Sie. Wir haben gelernt, dass wir sicher sind. Dass wir die glücklichsten Menschen auf der Welt sind. Unsere bequemen Leben schienen gesichert. Als alles zusammenbrach, waren wir am wenigsten vorbereitet. Ja, das klingt schon lustig. Ne? The Rain ist eine neue Netflix-Serie und da passt der Name irgendwie zur ganzen Stimmung. Ob Sie für diese Serie so ein Sommer-Sonne-Wochenende lieber auf der Couch verbringen sollten? Na, ich weiß nicht, aber wir klären es gleich mal. Kai Klötinger, hi. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number, I was lightning before the thunder. Thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder, thunder.

to know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end in if it ends. Can we be friends? Wieso kriegt Justin Bieber das hin und Netflix hat davon keine Ahnung, uns mal in unserem Lebensgefühl abzuholen? Also es ist Wochenende, das Wetter soll geil werden und Netflix, der Streamingdienst, kommt jetzt mit miesem Wetter. The Rain heißt eine neue Serie. Das Schöne ist an so einem Streamingdienst, man kann es ja auch gucken, wenn das Wetter wieder schlechter ist. Und ob sich das lohnt, diese neue Serie zu gucken, das weiß Jörg Albrecht. Nein, den meine ich nicht, sondern den. Wenn irgendwo mit einer Katastrophe gerechnet wurde, dann bestimmt nicht hier. Hier heißt nicht irgendwo in den USA oder in Deutschland. Hier ist in dem Fall Dänemark. Laut World Happiness Report eines der glücklichsten Länder der Welt. Danach sieht es in The Rain allerdings maximal die ersten 2 Minuten aus. Worum geht es? In Vordingburg sind gehäuft akute allergische Reaktionen und Atmungsprobleme bei älteren Menschen aufgetreten. Ein Vater rast mit Ehefrau und seinen 2 Kindern, Simone und Rasmus, über die Autobahn. Die 4 sind auf der Flucht. Eine Katastrophe scheint sich anzubahnen. Und die hat mit den Wolken zu tun, die sich am Horizont auftürmen. Wer nass wird, stirbt. In diesem Regen ist ein Virus. Aber wohin gehen wir? Lauft! Wir sind gleich da. Los rein da! In einem super ausgestatteten Bunker mitten im Wald scheint die Familie sicher. Doch nachdem der Vater das Versteck wieder verlassen hat, weil er, wie er sagt, als einziger verhindern könne, dass alle Menschen draufgehen und die Mutter bei einem Zwischenfall stirbt, sind Simone und Rasmus auf sich allein gestellt. Tage, Wochen und Jahre vergehen. Die erste Folge von The Rain braucht dafür allerdings nur Minuten. Wir warten seit 5 Jahren. Vati kommt nicht. Ich will hier raus. Angucken oder abschalten? Hier ist der Schlüssel zu all dem. Das hat der Vater noch gemeint, bevor er verschwunden ist. Er ist Rasmus, der, wie wir in Rückblenden sehen, als kleiner Junge todkrank war. The Rain baut also direkt in der ersten Folge ein Riesengeheimnis auf. Ein bisschen erinnert die Serie an I Am Legend oder an The Walking Dead. Nur, dass es hier keine Zombies gibt. Bleibt im Trockenen. Bleibt am Leben. I sit and wait. There's an angel. Contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know my bones. Oh, when love is dead, I'm loving angels instead. stellen. Robbie Williams, Angels, übergibt an seinen Landsmann, meine Güte, heute ist echt Freitag. Ich lasse einfach das Reden und überlasse George Ezra das Singen, seine neue Single, Paradise, jetzt. My love, my lover, lover, lover, I'm in paradise whenever I'm with you. My mind, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on. Well, I will ride on down the road. I will find you. I will hold you. I'll be there. It's long. Well, it's a mighty long road, but I'll find you. I will hold you and I'll be there. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. My time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom, heart, it's a beat, and it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time between, it's all in that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's all in that I feel. Roll on, roll on, beat me there.

Und hier ist das Wetter bei Radio Neandertal und das ist und bleibt richtig schön sonnig und klar über uns. Wenn sich mal eine Wolke an dem Himmel zeigt, dann bringt die nur Schatten mit und keinen Regen. Aktuell haben wir 18 Grad in Ratingen und 19 in Langenfeld. Bei 21 Grad liegt heute die Top-Temperatur. Am Wochenende bleibt so sommerlich ohne Wolken, morgen mit höchstens 23 Grad. Jetzt das Radio Neandertal Stau-Update. A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Köln-Delbrück und Leverkusen-Zentrum 5 Kilometer Stau. A3 Köln Richtung Oberhausen zwischen Kreuz-Breitscheid und Kreuz-Kaiserberg 13 Kilometer Stau. Das dauert da eine halbe Stunde länger. A40 Duisburg Richtung Essen zwischen Duisburg-Hefen und Kreuz-Kaiserberg 4 Kilometer. A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal zwischen Hahn-West und Wuppertal-Kronenberg 4 Kilometer. A52 Düsseldorf Richtung Essen zwischen Dreieck-Breitscheid und Essen Kettwig 2 Kilometer und weiter zwischen Essen-Bergehausen und Dreieck Essen-Ost 3 Kilometer Stau. Und am Schluss die A59 Düsseldorf Richtung Köln zwischen Leverkusen-Rheindorf und Kreuz-Leverkusen-West 2 Kilometer Stau. Allen unterwegs eine gute und vor allem eine sichere Fahrt. Kommen Sie gut an Ihr Ziel. Und das ist unser Job, ich halt den Kopf aus, schieb mir Filme, als hätte ich nicht schon genug gechillt. Verkacke was und frag dich ab und frag dich, warum du nicht willst. Du sollst dich auf mich verlassen können, ich will da sein, doch tu, als wüsste ich nicht, dass du mich von heute auf morgen verlassen könntest. Ich hab nie gelernt, auch anzukommen, musste mal weiterrennen, fühl mich gleich eingegrenzt von allem. Ich verlang von dir kein Verständnis, geht mein Bestes, ich will nichts mehr hinterfragen. Denn die Zeit, sie läuft und vielleicht willst du nicht mehr warten, keine Ahnung. Is it love, you just fooling around? You put your head in the ground. Look up, look up. Your world is crumbling down around you. Oh, wake up. Is it love, is it love? Are you just fooling around? Is enough, is enough? You put your head in the ground. Look up, look up. Your world is crumbling down around you. Oh, wake up. Wir spielen den besten Mix vom Frühstück bis zum Feierabend. Bestes aktuellen Hits. Und dazu mehr Vielfalt. Jeden Tag, den ganzen Tag. Nur bei uns. Radio Neandertal. get a good feeling. Yeah. Get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, no. I get a good feeling. Yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Yeah. Neu im besten Mix. Shawn Mendes, In My Blood. Wir spielen die besten aktuellen Hits. Radio Neandertal. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. My phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I need somebody now. I need somebody now. Someone to help me out. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Shawn Mendes. In My Blood. Ganz neue Single. Das ist so ein kleines Appetithäppchen für sein lang ersehntes drittes Album. Das kommt bald raus. Da freuen wir uns schon alle drauf, wenn es denn soweit ist. Erstmal was anderes zu feiern. Heute ist der 4. Mai, May the 4th. Ja, der Star Wars Tag wegen May the Force be with you, möge die Macht mit dir sein. Als kleiner Star Wars Nerd darf man sowas ruhig mal feiern. Dafür muss man sich nicht schämen, dass man Star Wars gut findet. Dass die Allergrößten finden Star Wars toll. Wie zum Beispiel Jan Delay hat er uns erzählt, als er hier war und sich unserem Interview ohne Fragen 5 für gestellt hat. Der dritte Teil von Star Wars, Krieg der Sterne, ist sowas wie meine Initialzündung für Film, Entertainment, Flash und alles andere. Ich war 6 oder 7 Jahre alt. Mein Vater hat mich da reingeschliffen, hat gesagt, das gucken wir uns jetzt an. Und da geht also dieser kleine 6-jährige Janni, kriegt diesen krassen Film serviert, ist das erste Mal im Kino und mit diesem unfassbaren Sound, das hat in meinem Kopf, ich bin glaube ich 100-mal implodiert während des Filmes und es hat mich durchdrehen lassen. Ich bin rausgekommen und es gab für mich nur noch Laserschwerter und Boba Fett, Luke Skywalker, Han Solo und Chewbacca und Star Wars ist eine Religion. Und trotzdem sind wir froh, dass Jan nicht nur noch Star Wars Filme guckt, sondern eben auch geile Musik macht. Deswegen hier sein persönliches Ständchen zum Star Wars Tag für uns alle, die wir riesen Star Wars Nerds sind und auch irgendwie Jan Delay Fans. Das ist Jan Delay, klar! Jan Delay, Digga, was geht ab? Verdammt cool, weil Han sie an. Der Chef-Styler, der Headliner, der mit seiner Mucke Danke sagt. Lang nicht mehr so geile Beats bekommen. Die Scheiße knallt wie im Mann. Ihnen wäre nach der Mucke die und unserer Mann ist überragenden. Also alle, die feiern wollen, sagen hey. Und alle, die rocken wollen, die sagen hey. Ihr seid auf jeden Fall richtig bei Janni. Wir bringen den Scheiß nicht zum Kochen und das geht so. Wir machen das klar. Wir machen das klar. I'm not afraid. schön, wenn die Kollegen sagen, oh, da merkt man aber, dass du Bock auf den Song hast. Klar habe ich Bock auf den Song, das ist Jan Delay und deswegen spielen wir den ja auch, weil man Bock auf den Song hat. Und deswegen spielen wir auch Pink Floyd, weil es Pink Floyd ist und weil wir Bock auf den Song haben. Ich bin Kai Klüting und sag's nochmal, ich habe Bock auf diesen Song. Radio Neandertal. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Vielleicht ein Traum. Mhm. Bei uns im Garten hatte ich eine Erleuchtung. Ach. Es war wunderschön. Und dann? Und dann bin ich zu Aldi. Noch mehr Solarfackeln kaufen. Aldi macht Träume wahr. Denn ab dem 7.5. gibt es Edelstahl-Solarfackeln für je 9,99 Euro. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. 40 Jahre Thom. Das feiern wir mit tollen Aktionen für die besten Selbermacher aller Zeiten. Je 100 Euro Einkauf gibt es einen Gutschein über 20 Euro geschenkt. Nur diesen Freitag und Samstag und nur in teilnehmenden Märkten. 40 Jahre Thom. Respekt, wer es selber macht. Das Futterhaus. Ihr Fachhändler fürs Heimtier. Darf es ein bisschen mehr sein? Bei uns gibt es mehr Auswahl, mehr Beratung und mehr Angebote. Zum Beispiel 25% auf den Whiskas 12x100 Gramm Multipack. Das Futterhaus. Die mit dem gelben Hund. Wir sind Real, der beste Wochenmarkt Deutschlands. Bis Samstag. Leckere Granatäpfel. Das Stück nur 79 Cent. Oder? Frische Roma-Tomaten oder Zucchini. Jede 500-Gramm-Schale ebenfalls nur 79 Cent. Real. Einmal hin, alles drin. An alle Frauen, die gesagt haben, mir fehle das gewisse Extra. Ich hab's jetzt. Von Sinalco. Und euch gebe ich nix davon ab. Hast du es auch schon? Sinalco extra fruchtig. Jetzt in drei leckeren Sorten mit 10% Frucht. Gönn dir dein Extra. Die Sinalco schmeckt. Danke, Mama. Danke, lieber Papi. Danke für alles, Mama. der besten Mama und dem besten Papa Danke sagen. Mit Geschenken von Galeria Kaufhof. Tolle Angebote in vielen Abteilungen und neue Dufttrends bei unseren Beauty Weeks. Geschenke für Mama und Papa. Jetzt bei Galeria Kaufhof. Und jetzt neu, Sinalco extra zuckerfrei. 0% Zucker, 100% Geschmack. Oh, ich hatte vielleicht einen Traum. Bei uns im Garten hatte ich eine Erleuchtung. Ach. Es war wunderschön. Und dann? Und dann bin ich zu Aldi. Noch mehr Solarfackeln kaufen. Aldi macht Träume wahr. Denn ab dem 7.5. gibt es Edelstahl Solarfackeln für je 9,99 €. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. Gefeiert. Und kein Kater. Das muss gefeiert werden. Crunchips. Wo Crunchips ist, ist Party. Framstag bei Penny. Diesen Freitag und Samstag Mühlenhof frischer Schweinespießbraten. Das Kilo nur 4,44 Euro. Und rote Tafeläpfel. Das Kilo nur 1,49 €. Framstags günstig. Mühlenhof Schweinespießbraten nur 4,44 Euro. Und rote Tafeläpfel nur 1,49 €. Erstmal zu Penny. Oh, schau mal, diese Vielfalt. Geranien, Hortensien, Petunien, so viele Sorten. Hammerfarben und die habe ich noch nie gesehen. Will ich alle. Auf zum Obi-Pflanzenfest am 4. und 5. Mai. Mit neuen Sorten, riesiger Auswahl und tollen Angeboten. Und wer seine Blumenkästen in einen teilnehmenden Obi-Markt bringt, bekommt die neu gekauften Pflanzen direkt eingetopft. Frühlingsgefühle bei Aldi. Mit Angeboten, die glücklich machen. Dieses Wochenende zum Beispiel Mumm-Jahrgangssekt. Verschiedene Sorten. Die 0,75 Liter Flasche zum Aldi-Preis von 3,95 Euro. Jeden Tag besonders. Einfach Aldi. Radio Neandertal. Unsere Hits gleich nach drei. Das ist der beste Mix. Oft sind Anfang und Ende der gleiche Punkt. Seit der Geburt dasselbe Blut, das durch die Adern pumpt. Wir fangen jedes Jahr zur gleichen Zeit an zu frieren. Wir pusten Ringe in die Luft, bis der Rauch verfehlt. Halten uns fest, wenn die Erde Pirouetten schlägt. Und wir drehen uns mit, wenn die Zeiger rotieren. Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt, dann gehst du links, dann geh ich rechts. Und irgendwann kreuzt sich der Weg, wenn wir uns wiedersehen. Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt, wiedersehen. Der Zirkel malt jeden Tag auf das leere Blatt. Und der Mond löst die Sonne ab in jeder Nacht. Ich frag mich wieder mal, was bei dir grad passiert. Poesie an der Wand auf dem Kneipenklo. Halt nicht fest, was du liebst, sondern lass es los. Und wenn es wieder kommt, dann gehört es zu dir. Wenn sich alles in Kreisen bewegt, dann gehst du links, dann geh ich rechts. Und irgendwann kreuzt sich der Weg, wenn wir uns wiedersehen. Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt, dann gehst du links, dann geh ich rechts. Doch wir beide bleiben nicht stehen, bis wir uns wiedersehen. Wenn sich alles in Kreisen bewegt, dann gehst du links, dann geh ich rechts. Und irgendwann kreuzt sich der Weg, wenn wir uns wiedersehen. Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt, dann gehst du links, dann geh ich rechts. Und irgendwann kreuz sich der Weg, wenn wir uns wiedersehen. Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt, dann gehst du links, dann geh ich rechts. Doch wir beide bleiben nicht stehen, bis wir uns wiedersehen. Unsere Nachrichten nach nur einem Spot. Hallo, ich bin Ilse und ich kann mich nie entscheiden. Das fängt schon beim Mineralwasser an. Römerwald Classic, Medium, Naturell. Nehmen Sie doch alle drei. Das ist es! Ja! Auch Entscheidungsmuffel? Macht nichts. Römerwald hat für jeden Geschmack das passende Mineralwasser. Römerwald, so rein wie das Wasser im Paradies.